Ja, wie viele Rechtsanwälte hatten Sie denn bisher? 20. 20 Rechtsanwälte? Ja, wenn auch noch mehr, wahrscheinlich noch mehr. Wir haben dann irgendwann aufgehört zu zählen und die Anwälte ganz aufgegeben. Ja. Ich habe immer gesagt, man ist besser ohne die dran. Das konnte der Kalinowski am Anfang gar nicht begreifen. Der meinte immer, man muss nur einen Tüchtigen finden. Aber der ist jetzt ja noch übellauniger als ich, was diese Sachen angeht. Und was hatte dazu geführt, dass man sich darüber unterhalten hat? Ich mache eine neue Webseite, die muss langsam etwas fertig werden. Ja. Und da sind dann Links zum Anklicken und da kann man sich die einzelnen Personen anhören und mal sehen, was denen mit Rechtsanwälten alles passiert ist. Mhm. Damit man auch mal sehen kann, was andere erlitten haben. Mhm. Und dann hinterher auch Schlüsse ziehen. Ja, ich möchte das hier alles ins Netz stellen mit Namen und so weiter, wer da was gemacht hat. Ne? Ist alles machbar, aber erzählen Sie mal so etwa 5 Minuten ungefähr, was bei Ihnen die Rechtsanwälte alles falsch gemacht haben. Da gibt es ja auch ein Oberlandesgerichtsurteil. Also der erste Anwalt hat schon mal großen Mist gemacht, in allen Bereichen. Und dass ich damals nicht bauen konnte, das hing ja damit zusammen, dass ich den Titel brauchte, weil ich 150.000 Mark Darlehen aufnehmen müssen für das Haus. Und die wollten die vollstreckbare Ausfertigung haben. Dieser Anwalt hat es aber versäumt, sich um die Wertsicherungsklausel zu kümmern. Und das, was ich an Unterhalt bekam, war falsch. Und das sollte aber wohl nicht auffallen. Und dann hat er dieser Bank, dem Bankdirektor war das, glaube ich, ein Herr Franz, den Schriftwechsel habe ich also, hat er da mitgeteilt, dass ich mittlerweile 200 Mark mehr bekam. Daraufhin hat der gesagt, das nützt alles nichts, wir brauchen in der richtigen Höhe die vollstreckbare Auswertung. Und da der selbst in der Scheidungsphase war, habe ich ihm sogar noch ein Jahr Zeit gelassen, aber es tat sich nichts. Er machte keine Abschlussrechnungen, er machte die Verfahren nicht zu Ende, da ging es noch um Steuern und alles Mögliche. Er machte einfach nichts mehr. Und dann bin ich zu diesem Dolle und Wesen da gewechselt. Das war so die renommierteste Kanzlei, die man hier hat. Ich hätte dann mittlerweile auch ein Auto, sonst hätte ich da gar nicht hinkommen können. Ich wohnte vorher genauso abgelegen. Ja, und dieser Anwalt hat dann so, hatte ich die wichtigsten Sachen mitgenommen, Urteile und so weiter. Und dann guckt er sich das an und er sagt, der hat ja nur Mist gemacht, aber der ist ja bekannt, dass er nichts braucht und so. Und er übernimmt das. Und dann hat er das ja 6 Jahre und 1 Monat liegen lassen, damit ich diesen Sommer nicht mehr in Regress nehmen konnte. Er hat über seinen Kollegen gesagt, dass er bekannt wäre dafür, dass er nichts taugt, mhm, und hat es selbst 6 Jahre lang liegen lassen? Ja, 6 Jahre und 1 Monat, ganz genau. Das ist ja so schlimm daran, dass man das so richtig, man kann es ja greifen, ne? Ja. Dass man den Voranwalt dann nicht mehr belangen konnte. Und das Erste, was ich damals gemacht habe in der Kanzlei, war, ich habe 1000... Mark bezahlt, weil der Voranwalt für einen kompletten Satz seiner Kopien, weil ich wohnte damals im Haus der Schwiegermutter und ich war also nicht komplett und dann hatte ich noch Randbemerkungen gemacht und so. Diese Unterlagen wollte ich damals dem Besendahl nicht geben, habe aber sofort, damit es voranging, weil ich ja die Räumungsklage von meinem Ex-Mann hatte, die 1000 Mark anbezahlt, damit er die Kopien besorgen konnte. Ich habe also bis heute meine Unterlagen, die ich ihm gegeben habe, also das waren damals Originale für mich, andere hatte ich nicht, habe ich ihn da gelassen und die Kopien müsste er mir ja geben. Ich habe diese Sachen bis heute nicht zurück. Der Mann hat keine Endabrechnung gemacht, gibt mir also meine Unterlagen nicht zurück und hat alles, was er gemacht hat, falsch gemacht. Das ist also alles mehr oder weniger bewiesen. Was hat denn das Oberlandesgericht geschrieben? War das der Fall? Na, das war ja erstmal nur die Pflichtverletzung von der Übernahme dieser Unterhaltsklage. Da hat er ja, war ja überhaupt nicht in der Lage, die zu berechnen. Das hat ja das erste Mal hier Herr Kalinowski gekonnt. Mhm. Also und dann gab es eben die Anwälte zwischendurch. Dann gab es einen Erbvertrag, der war nicht anfechtbar, nicht durchsetzbar, also Falschberatung. Dann hat ein Anwalt 2000 Mark kassiert, das war noch so alles zu Marktzeiten. Und hat, nachdem er das kassiert hatte, hat er dann gesagt, das Mandat nimmt er nicht an. Ich habe das Geld also nie zurückgegeben. Er hat das Geld erst genommen und dann hat er gesagt, ich will nicht. Er hat dann gesagt, er macht nichts. Erst hat er das Geld genommen, dann hat er gesagt, ich mache gar nichts. Ja, und das Geld habe ich bis heute nicht zurück. Dann gibt es auch eine Gerichtsentscheidung von dem Anwalt, wo noch der Sommer, der erste Anwalt war, da waren die ja noch nicht am Oberlandesgericht so zugelassen. Heute ist das ja alles deutschlandweit schön, kann ja jeder machen, was er will. Das ist ja nicht mehr auf Bezirke beschränkt. Und das war damals noch nicht. Da bekam ich dann einen Anwalt aus Hamm von Nicole. Und der hat dann ja auch nur Fehler gemacht, hat das auch nicht berücksichtigt und war dann der Sommer noch Korrespondenzanwalt. Und die haben sich schöne dicke Rechnungen geschrieben. Da war ich ja schon die ersten 100.000 Mark los. 100.000 Mark? Ja. Ich hätte damals, deswegen hatten wir so einen Unterhalts- und Ehevertrag gemacht, da wären wir für 3.600 bis 3.800 Mark geschieden gewesen, weil wir alles andere außerhalb geregelt hatten. Und weil mein Ex-Mann gegen diesen Vertrag vorgegangen ist, war ich dann schon diese ersten 100.000 Mark los. Die man ja fürs Bauen viel besser gebrauchen konnte. Ja. Also dieser Nicole hat dann bezüglich dieser Pflichtverletzung, bin ich dann zu ihm gegangen. Und dann hat er irgendwas gemacht, das war dann aber auch wieder falsch. Und der Wesensaal hatte mich dazu gebracht, dahin zu gehen. Und da stand im Urteil, dass ich mir das Geld aber direkt von der Kanzlei wiederholen müsste. Das waren auch über 6.000 Mark. Also ein Fehler nach dem anderen. Aha. Dann gab es einen Anwalt zwischendurch, der hat zu hohe Gebühren genommen. Da gab es schon das Gesetz, dass nur noch 350 Mark die Höchstgebühr war. Er hat aber noch nach dem Streitwert abgerechnet. Das waren auch mal 3.000 Mark. Und so kommt eins zum anderen. Das Schlimmste, was eigentlich passiert ist, das war, da habe ich selbst den ersten Antrag auf Prozesskostenhilfe gestellt und Beiordnung eines Anwalts. Dann wurde ein Anwalt Majewski beigeordnet. Das Erste, was der Mann macht, und das war noch freitagsmittags, bekam ich das, und angeblich musste ich das bis montagsmittags bezahlen. Das waren irgendwie 8.000 Mark Gerichtskosten und 12.000 oder 10, weil da hat er hinterher nochmal was anders gerechnet. Aber jedenfalls im Endeffekt waren es, glaube ich, 17.800 Mark. Die habe ich dann sofort zwangsweise bezahlt beim Gericht und bei dem Anwalt persönlich einbezahlt, hat der Kalinowski noch vorgestreckt. Da hatte ich schon gar kein Geld mehr. Und der Anwalt, wenn der beigeordnet wird, dann darf der überhaupt gar keine Gebühren verlangen. Und mit Gerichtsgebühren hatte der auch nichts zu tun. Nur zum damaligen Zeitpunkt ging es angeblich um Verjährung, ist übrigens bis heute nicht verjährt. Und ich habe dann immer wieder beantragt, dass ich die Summe wiederhaben möchte. Vor allen Dingen Herr Kalinowski möchte die wiederhaben. Das war bekannt, dass ich gar kein Geld hatte. Ich hatte ja einen Prozesskostenhilfeantrag gestellt und dass das geliehen war. Und dann habe ich sogar über eine Summe, ich glaube von 6.800 Mark, schon Prozesskostenhilfe bekommen. Aber das haben wir ja nicht anerkannt. Wir wollen ja das volle Geld zurück. Also da gibt es schon einen Teil. Das ist schon ein Teil anerkannt. Aber wie gesagt, da schreibe ich jedes Jahr, mache ich mal einen neuen PKH-Antrag und dann wird das immer wieder abgelehnt. Ist alles schon rechtskräftig entschieden. Aber ich halte das auf die Art am Laufen. Ich schicke Ihnen ja so eine Zusammenstellung mit, hatte ich ja gesagt, was so im Groben passiert ist. Und da schreibe ich aber drauf, dass Sie das bitte nicht veröffentlichen. Ja. Was Sie mit den anderen Sachen machen, ist egal. Das könnten Sie auch veröffentlichen, das ist auch schon rumgereicht. Aber da sind wir gerade dabei, das zu erneuern. Das ist schon wieder ein paar Jahre alt. Was war denn mit dem Oberlandesgericht? Das hat doch bestätigt, dass ein Rechtsanwalt Fehler gemacht hat. Ja, das kriegen Sie geschickt. Also heute schaffe ich das nicht, morgen bin ich auch einen ganzen Tag eingespannt. Ich würde aber sagen, am Wochenende müssten Sie die Post haben. War das denn der Fall eben, von dem Sie berichteten? Ja, ja. Wo das Oberlandesgericht beschrieben hat? Das war eine Pflichtverletzung, wo dann auch zwei Richter dann der Meinung waren, dass jemand, der das weiterverfolgt, prozessunfähig ist. Die Geschichte war das, die hatte der Herr Schreiber Ihnen wohl erzählt. Das Oberlandesgericht hatte doch in einer Sache bestätigt, dass der Rechtsanwalt Fehler gemacht hat. Ja, man kann im Groben, das schreibe ich auch zwischendurch mal, das ist ja, da muss man ja immer mal antworten, und dann schreibe ich immer, das ist eben der Anwalt, der fast alles, was am Gericht anhängig ist, verursacht hat. Ursprünglich. Weil aus Folge dieser ersten Pflichtverletzung ist ja alles andere entstanden. Mhm. Herr Kalinowski verschimmelt mittlerweile die Schuhe hier in der Wohnung. Und die Türen, das ist Massivholz, das weiß ich, die fangen auch an zu schimmeln. Da sind zwei Wasserschäden, habe ich schon gesagt, die werden also von der Verwaltung nicht renoviert. Das geht auch gar nicht mehr, das muss jetzt saniert werden. Das ist hier alles völlig am Faulen. Und da halten wir uns den ganzen Tag auf. Mhm. Eigentlich müsste man das alles dokumentieren und ins Internet stellen, wie es Leuten geht. Denn dieser Mann hilft mir seit 15 Jahren und macht jetzt selbst ein Hungertuch. Ne? Das ist ja nun mal alles Tatsache. Können wir auch jederzeit belegen. Mhm. Ja, dann bis zum nächsten Mal, ne? Ja, gut. Was ist Ihnen eigentlich passiert? Ich hatte damals ein Bekleidungsgeschäft mit Secondhand-Shop-Ware gehabt. Ja. Die Sachen habe ich in einem Lager eingelagert. Der Vermieter war böse geworden, hat die Sachen mir auf den Acker geschmissen, mhm, obwohl ich Geld bezahlt hatte. Mhm. Ich habe sie neu eingelagert und aus Zorn hat er sich mit dem neuen Vermieter abgesprochen, hat dort über fremde Leute, die ich nur mal kurz gesehen habe, wohl zwei Slowenen, mir die Gegenstände aus dem Lager rausgestohlen. Die Polizei war anwesend, weil ich die erwischt hatte, hat mir Platzverweis erteilt und zwar an zwei Tagen. Mhm. So konnten dann die Diebe das ganze Lager leer plündern, Unterlagen, Aktenkoffer, Geschäftsinventar und private Sachen und Antiquitäten, mhm, wurden alle gestohlen. Und ein paar Wochen später war mein Auto weg, das ich als reparaturbedürftigen PKW auf einem der Parkplätze des ersten Vermieters abgestellt hatte. Mhm. Und er bildete sich ein, wenn es auf seinem Parkplatz steht, er könne es einfach so verschwinden lassen. Mhm. Er rief mich an und forderte 10.000 Euro in einem Geldkoffer, sollte ich auf diesem Parkplatz abstellen. Hat aber auch von Polizeibeamten erzählt. Einer, der in meiner Wohnung war, dieser Polizeibeamte, den sollte ich fragen, wenn ich Geld bezahlen würde. Der sagt mir, wo das gestohlene Auto ist. Mhm. Aber erst müsste ich bezahlen, dann den Polizisten fragen und der Polizist gibt die Antwort. Später kam es noch zum Auto. Er hatte gute Verbindung anscheinend. Später kamen dann noch Morddrohungen am Telefon dazu. Ich hatte das Ganze aufgenommen, auf CD gebrannt, eingereicht. Mhm. Und es wurde entweder verfälscht oder gar nicht ausgewertet oder später wurden dann sogar 9 CDs mit körperlicher Gewalt zerkratzt. Aber sehr zerkratzt. Mhm. Und dann merkte ich, dass dann da wohl eine Freundschaft, ja, ein Freundschaftskreis entstanden war zwischen Kriminellen und Polizei. Mhm. In Sundern hat es das mal gegeben im Zusammenhang mit Abschleppdienst. Da sind wirklich die Hälfte der Polizisten damals entlassen worden. Das ging nicht. Auf dem Land hatte sich das in Windeseile rumgesprochen. Also die mussten alle umverteilt werden. Wo war das? Das ist in Sundern. Sundern? In Sundern ist hier die Hauptwache, sag ich mal. Mein Vater, die hatten ja noch so Einzelposten. Da hatte ja jedes Dorf so seinen eigenen Sheriff. Und später wurden die aber in Sundern zusammengelegt. Ja. Ja, ja. Weil daher kenne ich das auch alles hautnah, wie das so abläuft. Und weil in diesem Lager auch meine Unterlagen waren, konnte ich dem Finanzamt nichts mehr von diesen alten Jahren vorzeigen. Und das Finanzamt hat es ausgenutzt und stark geschätzt. Mhm. Heute will das Finanzamt von mir noch ungefähr 60.000 Euro. Ja, will sich an den Verbrechen noch bereichern. Ja. So fühlt sich das alles an. Also das haben mir andere Leute auch schon geschildert. Kennen Sie Fälle, wo Leuten Wohnung oder Lager leer geplündert wurde? Vom Vermieter aus? Tja, das ist aber mehr Hörensagen. Ich kenne solche Fälle aber nur vom Erzählen. Und ich kenne die Leute nicht so gut, dass ich das als wahr einschätzen könnte. Da können wir also keinen Kontakt machen. Mhm. Aber ich habe schon solche Machenschaften gehört. Sehr gut. Da muss ich. Das ist ja auch kein Einzelfall. Das merken wir ja immer öfter. Je mehr Kontakte man hat, umso mehr merkt man, wie die Dinge sich alle ähneln. Ne? Ja. Aber Sie haben nichts mit Prozessfähigkeit und Unfähigkeit zu tun. Man möchte es bei mir in Frage stellen. Mhm. Wollte. Ich weiß jetzt nicht, ob für die nächste Verhandlung beim Strafgericht noch ein Psychiater kommen soll oder nicht. Das ist ganz gefährlich. Ja. Da hat man schon übrigens eine Untersuchung einleiten lassen. Wie? Da würde ich von Ihnen aus lieber eine Untersuchung einleiten lassen. Sonst kann der hinterher schreiben, was er will. Und es soll mir ja keiner sagen, dass man nicht aufgeregt ist in so einer Verhandlung. Und das fällt einem dann noch aufs Butterende. Das ist somit das Gefährlichste, was passieren kann. Da würde ich mich gar nicht drauf einlassen. Was für eine Untersuchung meinen Sie denn? Bei mir hat ja dieser Wesensaal angeregt, meine Prozessfähigkeit prüfen zu lassen. Mhm. Daraufhin haben die ja entschieden, dass ich mich bei einem bestimmten Doktor einzufinden habe. Das habe ich ja bis heute noch nicht gemacht. Ja. Wegen den fehlenden Voraussetzungen. Aber es ist doch ganz schlimm, wenn, da scheint eine neuere Masche zu sein. Vielleicht habe ich da noch Glück gehabt oder vielleicht wäre das dann als nächstes gekommen, weiß ich nicht. Bis jetzt habe ich ja geschafft, mich da rauszuhalten und habe mich ja privat untersuchen lassen. Und da war also meine Prozessfähigkeit ja nun überhaupt nicht in Frage gestellt. Das hatte ich aber, glaube ich, schon gesagt. Mhm. Und es war also bisher nicht so, dass da Psychologen saßen in irgendeiner Verhandlung, jedenfalls nicht offiziell, vielleicht waren ja heimlich welche da, weiß ich nicht. Dass denn danach etwas zu beurteilen, ich glaube, da würde jeder Dritte am Fliegenfänger hängen. Das ist doch ganz gefährlich. Sagen Sie doch, dass Sie sich selbstverständlich gerne untersuchen lassen wollen und man sollte Ihnen doch einen Arzt nennen, wo Sie einen Vertrauensarzt, das würde ich von Ihnen ausschreiben, denn der muss Ihnen gegenüber Vertrauen herstellen, ja, und nicht gegenüber dem Gericht. Bei mir haben Sie sogar noch den Umkehrschluss gemacht, da haben Sie zuletzt behauptet, ich müsste denen beweisen, dass ich prozessfähig bin, das geht gar nicht. Ne, die unterstellen mir, ich wäre es vielleicht nicht, also müssen die beweisen, dass es... Mhm. Aber haben die auch alles versucht. Und dann würde ich sagen, dass man, dass Sie also, wenn jetzt sowas im Raum steht, dann würde ich zum Beispiel jetzt nach meinen Erfahrungen, würde ich dem Gericht mitteilen, also ich habe das und das gehört und es wäre doch viel sinnvoller, einen Termin bei einem Facharzt anzuberaumen, und dass sie das da in, dass man das da ordentlich untersuchen lassen könnte. Das hatte ich, glaube ich, ganz betont gesagt. Man darf nie sagen, man geht nicht zu einer Untersuchung. Ja, hatten Sie gesagt. Dann ist man ja schon krank. Ne? Angeblich. Immer freundlich bleiben, selbstverständlich, natürlich und so weiter. Und dann kann man mal sehen, zum Beispiel, dass man da nicht alleine hingeht. Dann, ja, dann sitzt da einer neben und schreibt schön alles auf, was besprochen worden ist. Dann können die schon gar nicht mehr in ihrem Bericht oder in ihr Gutachten schreiben, was sie möchten. Mhm. Ne, und dann zieht sich das erstmal wie lange hin. Und zwischendurch können sie sich ja privat untersuchen lassen. Und nie, ich habe diese Untersuchungsergebnisse aber nicht eingereicht, ich habe sie nur angeboten. Und das ist jetzt alles seit Jahren so ein Schwebezustand. Ne, das Betreuungsverfahren, das hatte ja den gleichen Charakter, den gleichen Inhalt, war wieder von einem Anwalt gemacht. Womöglich hatten sie das vorher sogar abgesprochen. Und das wurde dann aber zwischenzeitlich eingestellt. Dann habe ich gesagt, wenn das eine eingestellt ist, da es ja den gleichen Tenor hatte, könnte man das andere auch einstellen. Aber das möchten die nicht. Die möchten einen immer so in Unruhe halten. Ne? Ja. Das merkt man alles. Das geht anderen auch so. Ja. Je hartnäckiger wir sind, und sie gehören ja auch dazu, da können sie davon ausgehen, da kriegt jeder irgendwann so ein Verfahren.